Erster Levi hatte drei Söhne, die Gerson, Kahat und Merari hießen. Zweiter die Söhne von Gerson waren Libni und Simei. Dritter Kahat hatte vier Söhne, nämlich Amram, Jesar, Hebron und Uziel. Vierter Merari hatte zwei Söhne namens Mahili und Muse, und dies sind die Familien der Leviten. Fünfter von Gersom stammten Libni, Jahat und Simna ab. Sechster danach folgten Jo, Ido, Sera und Jetrai in der Ahnenreihe. Siebter die Nachkommen von Kahat waren Aminadab, Korah und Asir. Achter zu dieser Linie gehörten auch Elkanah, Ebiasaph und ein weiterer Asir. Neunter es folgten Tahat, Uriel, Usja und schließlich Sol. Zehnter Elkanah hatte zwei Söhne, die Amasai und Ahimot hießen. Elfter die weiteren Nachkommen waren Elkanah, Zophai und Nahat. Zwölfter danach kamen Eliab, Jeroham, Elkanah und schließlich der Prophet Samuel. Dreizehnter Samuel hatte zwei Söhne, von denen Joel der Älteste und Abia der Zweite war. Vierzehnter die Nachkommen von Merari waren Mahili, Libni, Simei und Ussa. Fünfzehnter danach folgten Simea, Hagia und Asaja in dieser Familie. 16. David wählte bestimmte Männer für den Gesang im Tempel aus, nachdem die Bundeslade dort einen festen Platz gefunden hatte. 17. Diese Männer sangen vor dem heiligen Zelt, bis Salomo später den Tempel in Jerusalem baute und sie ihre festen Aufgaben erhielten. 18. Heman war einer der führenden Sänger und stammte von Joel und Samuel ab. 19. Seine Vorfahren waren Elkanah, Jeroham, Eliel und Toa. 20. Die Liste seiner Ahnen geht weiter mit Zuf, Elkanah, Mahat und Amasai. 21. Dazu gehörten auch Elkanah, Joel, Asaja und Zephania. 22. Weitere Vorfahren waren Tahat, Asir, Ebiasaph und Korah. 23. Die Linie reicht zurück über Jesar und Kahat bis zu Levi, dem Sohn Israels. 24. Sein Mitarbeiter Asaph stand an seiner rechten Seite und war der Sohn von Berechia und Simea. 25. Zu Asaphs Vorfahren gehörten Michael, Basia und Malchia. 26. Weitere Ahnen waren Etne, Sera und Adaya. 27. Auch Isen, Simma und Simmai gehörten zu dieser Familie. 28. Die Linie von Asaph geht zurück auf Jahat, Gersom und schließlich Levi. 29. Auf der linken Seite standen die Nachkommen von Merari, zu denen Isen, Kisi, Abdi und Maluch gehörten. 30. Seine Vorfahren waren Hasabja, Amatzia und Hilkia. 31. Dazu kamen Amzi, Bani und Sema. 32. Die Ahnenreihe endet bei Mahili, Muse, Merari und schließlich Levi. 33. Die anderen Leviten waren für alle übrigen Aufgaben im Haus Gottes verantwortlich. 34. Aaron und seine Söhne jedoch brachten die Opfer dar und dienten im Allerheiligsten, wie Mose es befohlen hatte. 35. Die Söhne von Aaron waren Eliasar, Pinehas und Abisua. 36. Danach folgten Buki, Ussi und Seraja. 37. Zu dieser Priesterlinie gehörten auch Merajot, Amaya und Ahitub. 38. Schließlich folgten Zadok und sein Sohn Ahimaaz. 39. Dies sind die Wohnorte der Nachkommen Aarons aus der Familie Kahat, da sie das erste Los erhielten. 40. Man gab ihnen die Stadt Hebron im Land Juda zusammen mit den umliegenden Weideflächen. 41. Die Felder und Dörfer, die zur Stadt gehörten, gab man jedoch Kaleb, dem Sohn von Jephunne. 42. Die Priester erhielten Hebron als Zufluchtsstadt sowie Libna, Jetin und Estemoa mit ihren Weideflächen. 43. Auch Holon und Debir wurden ihnen zusammen mit dem umliegenden Land übergeben. 44. Ebenso bekamen sie Asan, Jutta und Bethsemes mit den dazugehörigen Weideflächen. 45. Vom Stamm Benjamin erhielten sie Gibeon, Geba, Alemet und Anatot, so dass sie insgesamt 13 Städte besaßen. 46. Die übrigen Nachkommen von Kahat erhielten durch das Los 10 Städte von den Stämmen Ephraim, Dan und Manasse. 47. Die Familie Gerson bekam 13 Städte in den Gebieten von Issachar, Asser, Naphtali und Manasse. 48. Die Nachkommen von Merari erhielten 12 Städte von den Stämmen Ruben, Gadi und Sebulon. 49. So gaben die Israeliten den Leviten diese Städte und die dazugehörigen Weideflächen für ihr Vieh. 50. Die Städte der Stämme Juda, Simeon und Benjamin wurden durch das Los bestimmt und namentlich festgelegt. 51. Einige Familien aus dem Geschlecht Kahat erhielten ihre Städte vom Stamm Ephraim. 52. Man gab ihnen die Zufluchtsstadt Sichem im Gebirge Ephraim sowie die Stadt Geser mit ihren Weideflächen. 53. Auch Jokmim und Beth-Horon wurden ihnen zusammen mit dem umliegenden Land zugeteilt. 54. Dazu kamen Ayalon und Gatrimmen mit den dazugehörigen Weideflächen. 55. Vom halben Stamm Manasse erhielten die übrigen Kahathiter die Städte Tanach und Jiblim. 56. Die Nachkommen von Gerson bekamen vom halben Stamm Manasse die Städte Golan in Basan und Astaroth. 57. Vom Stamm Issachar erhielten sie Kedes und Dabrat mit den umliegenden Weideflächen. 58. Auch Ramoth und Anem wurden ihnen zusammen mit dem dazugehörigen Land übergeben. 59. Vom Stamm Asser bekamen sie die Städte Miseal und Abdon. 60. Ebenso erhielten sie Helkat und Rehob mit den dazugehörigen Weideflächen. 61. Vom Stamm Naphtali bekamen sie Kedes in Galiläa, Hamut und Kirjatheim mit ihrem Weideland. 62. Die übrigen Nachkommen von Merari erhielten vom Stamm Sebulon die Städte Remono und Tabor. 63. Östlich des Jordans gab ihnen der Stamm Ruben die Stadt Bezer in der Steppe sowie Jazer. 64. Auch Kedemot und Mephat wurden ihnen zusammen mit den Weideflächen zugeteilt. 65. Vom Stamm Gad erhielten sie Ramot in Gilead und Mahanaim mit dem umliegenden Land. 66. Schließlich bekamen sie noch Hesbon und Jazer zusammen mit den dazugehörigen Weideflächen.